Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Und jetzt hier rechts. Genau, und hier steht er gleich vorne am Rand im Beet mit Schild. Das ist ein etwas kleineres Exemplar. In Natur wäre natürlich viel größer, aber immerhin, man kann die Blätter sehen, kann die Rinde sehen. Ja, aber jeder fängt mal klein an. München, Botanischer Garten, ein kalter, bedeckter Herbsttag. Der Baum, besser das Bäumchen, ist nicht höher als 1,20 Meter. Es hat ein paar ledrige, längliche Blätter und einen rauen, dünnen Stamm. Es ragt ein bisschen schief aus dem Blumentopf. Die Botanikerin Ehrentraut Bayer ist für ihn verantwortlich und für alle anderen Pflanzen im tropischen Nutzpflanzenhaus des Botanischen Gartens in München. Der ist hier, weil er eine interessante, wichtige Nutzpflanze ist, um überhaupt zu zeigen, wie dieser Baum aussieht, wie die Blätter aussehen. Also wir haben einige Pflanzen, die wir natürlich wegen der beschränkten Höhe des Gewächshauses natürlich nicht so wachsen lassen können, wie die Pflanzen wollen. Weil dieser Baum zum Beispiel, der würde in Natur, wenn er im Regenwald steht, würde er 30 und andere Quellen sagen sogar 40 Meter hoch werden. Zum Beispiel im Regenwald der Selva Maya zwischen Mexiko, Belize und Guatemala. Ein riesiges Gebiet, von dem allein 4 Millionen Hektar geschützt sind, zum Teil schon seit 30 Jahren. Die Selva Maya ist, nach dem Amazonas, das größte Waldgebiet des amerikanischen Kontinents. Dort ist er zu Hause, der Kaugummibaum. Bei dem Namen stellt man sich vielleicht ein rosa Bubblegum-Bäumchen vor, eine kaubare Süßigkeit, ein Spielzeug. Weit gefehlt. Manilkara sapota ist ein stattlicher, üppig belaubter Baum. Seinen wissenschaftlichen Namen erhielt er 1791. Zuvor hatte ihn der schwedische Naturforscher Carl von Linné Acras sapota genannt. Das heißt, die Pflanze war im 18. Jahrhundert in Europa bekannt. Aber die Karriere anderer amerikanischer Pflanzen wie Mais, Kartoffeln, Paprika und Tomaten hat sie trotzdem nicht hingelegt. Hat wohl keine Kulturgeschichte hier, weil es heißt, dass er auch sehr schlecht kühle Nächte verträgt und in den meisten Gegenden Europas ist es einfach in der Nacht etwas kühler. Also er war wohl nicht so ideal hier zum Kultivieren. Und vielleicht hat es auch den Geschmack der Europäer nicht getroffen. Das könnte auch sein. In Europa ist der Baum kaum bekannt. Im tropischen Wald ist er der König. In der Selva Maya gehört sein dunkelgrün glänzendes Laub zur obersten Kronenschicht. Sein Holz ist hart, die Rinde rau und furchig. Seine kleinen weißen Blüten sind filzig und unauffällig. Aus ihnen entstehen braune, eiergroße Früchte, die dem Baum einen seiner weiteren Namen geben, Breiapfelbaum. Auch als Hausmittel sollen seine Blätter, Blüten oder Kerne bei diversen Beschwerden helfen. Und die Kerne enthalten Saponine, natürliche Seifenstoffe. Ein Allround-Baum also. Er gehört zur Familie der Sapotengewächse, große, üppige Bäume, die langsam wachsen und lange leben. Mehr als 1000 Arten gibt es davon und alle sind in den Tropen verbreitet. Auch Manilkara sapota, der Kaugummibaum, ist heute im gesamten tropischen Gürtel der Erde verbreitet. Auf den Philippinen, in Indonesien oder Brasilien. Er wächst dort auf Plantagen und hat sich wild ausgebreitet. Er wird vor allem wegen seiner Früchte angebaut, aber auch wegen seines harten, schweren Holzes. Termiten können ihm nichts anhaben. Und dann hat der Wunderbaum noch etwas ganz Besonderes. Seinen weißen, süßlichen Milchsaft, einen bekömmlichen Naturlatex. Aus dem wird seit Jahrtausenden Kaugummi gemacht. Der hat schon den Azteken und den Maya geschmeckt. Sie nannten den Baum Chico Sapote. Das ist wohl der älteste Name. Er kommt aus der Nahuatl-Sprache, eine der indigenen Sprachen Mexikos, die heute noch 1,5 Millionen Menschen sprechen. Auch die Maya kannten die Kaumasse. Sie nannten sie Sikte. Das im Spanischen, Portugiesischen, Türkischen und Französischen verbreitete Wort Chicle und der Markenname Chiclets haben ihren Ursprung also in den Sprachen der Ureinwohner Mittelamerikas. Für sie war der Breiapfelbaum ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags und ihrer Bräuche. Das belegt zum Beispiel die Chronik des Dominikanerbruders Diego Duran aus dem Jahr 1581. Der Spanier war bereits als Kind nach Mexiko gekommen und schildert in seinem Hauptwerk Geschichte der indianischen Gebiete von Neuspanien und der Festlandsinseln detailreich Szenen aus dem Leben der Azteken vor der Ankunft der Spanier. Als Augenzeuge beschreibt er Menschenopferrituale, bei denen die Opferer reich geschmückt sind und als Götter verkleidet auftreten. Sie tragen Federn, Gold, Edelsteine und die Blätter und Zweige eines Baumes, den sie Zapote nennen. Aus dessen Holz sind auch die Stühle gezimmert, auf denen die Opferer Platz nehmen. Die Nahuatl, das war das herrschende Volk, die Azteken. Sie legten weite Strecken zurück, trieben Handel, waren Seefahrer, Fischer, Bauern und so weiter. Die Maya nutzten den Kaugummi und tauschten ihn mit den Nahuatl. Es war also ein Produkt. Der Kaugummi kommt nicht erst mit Adams auf. Kaugummi gibt es seit den Anfängen der Maya-Kultur. Manuel Aldrete ist Mexikaner. Er kennt die lange Geschichte des Kaugummis, auch jene vor seiner weltweiten Vermarktung, die mit dem New Yorker Erfinder Thomas Adams begann. Adams verdanken die Amerikaner die ersten Kaugummis. Er kannte den mexikanischen Staatsmann Antonio López de Santa Anna, der ihm den getrockneten Saft des Breiapfelbaums verkaufte. Bis dahin hatten die Amerikaner auf Bienenwachs, Paraffinwachs oder Fichtenharz herumgekaut. 1871 gab es dann, in Streifen geschnitten und in Papier gewickelt, Adams New York Gum No. 1, für einen Penny das Stück. Adams expandierte, es kamen Geschmacksstoffe dazu, Kaugummiautomaten, Zuckerglasur, Kugelkaugummis und Nachahmer wie William Wrigley. 1899 entstand die American Chicle Company, ein Monopol aus 6 Produzenten. Um 1920 wuchsen in Yucatan, Guatemala und Belize schätzungsweise 100 Millionen Kaugummibäume. Hi ho, hey hey, chew your little troubles away. Hi ho, hey hey, chew Wrigley Spearmint Gum. Work goes faster, smoother too. Life seems brighter when you chew. Hi ho, hey hey, chew Wrigley Spearmint Gum. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung im Jahr 1930 wurden 7000 Tonnen Chicle im Wert von 70 Millionen US-Dollar in die USA exportiert. Nach dem Krieg wurde der Rohstoff aus dem Regenwald mehr und mehr durch chemisch hergestellte Kaumasse ersetzt. Seitdem kauen wir vor allem auf Polysubuten und Polyvinylacetat herum, zwei geschmacksneutralen Erdölprodukten, die auch als Bindemittel oder Dichtungsmasse in Klebstoffen oder zur Beschichtung eingesetzt werden. Viele Deutsche lernen den Kaugummi 1945 kennen, nach dem Krieg, als die amerikanischen Soldaten kamen. Sie wurden als Befreier gefeiert, die Kaugummis verschenkten, selbst einen Chewinggum von einer Backe in die andere schoben und dabei Unverständliches nuschelten. Seitdem ist klar, wer Kaugummi kaut, hat frischen Atem und strahlend weiße Zähne. Wer kaut, ist cool und modern. Dabei ist das Kauen ein uralter menschlicher Drang. Die Ureinwohner Mexikos kauten zur Beruhigung, gegen Hungergefühl oder bei Langeweile und vielleicht auch zur Zahnpflege. Für ihre Nachfahren hat die Kaumasse nun ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung. Seit 2009 setzt der Mexikaner Manuel Aldrete mit seiner Kooperative Chixa auf Kaugummi aus dem Regenwald. Er will damit Firmen wie Wrigley's oder Cadbury einen Teil des Marktes abnehmen und das Geschäft, das in den 1960er Jahren eingebrochen ist, wiederbeleben. Im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo, auf der Halbinsel Yucatan, arbeiten 2000 Genossenschaftler. Sie betreiben nachhaltige Waldwirtschaft auf 1,3 Millionen Hektar. Das Projekt gedeiht. Chicxa hat jährliche Wachstumsraten von knapp 5%. In mehr als 30 Ländern kauen die Menschen mittlerweile Bio-Kaugummi aus der Selva Maya, vor allem in Europa, aber auch in Saudi-Arabien, Weißrussland, Australien und in den USA. Dieses Wachstum bringt nicht nur der Waldbevölkerung Gewinn, sondern sorgt auch für eine nachhaltige, solide Nutzung des Waldes in einem tropischen Feuchtgebiet, das weithin als Lunge der Erde gilt. Forstwirtschaft im Urwald, das klingt nach Rodung und Zerstörung. Die Chicleros, die Latexzapfer, helfen aber gerade, den Regenwald zu erhalten. Sie machen es wie ihre Vorfahren, die Maya, und nutzen nur wild wachsende Bäume. Jeder Baum wird nur alle 5 Jahre gemolken. Mit Machete im Gurt und Steigeisen an den Füßen klettern sie den rauen Stamm bis in die Baumkrone hinauf und ritzen die Rinde zickzackförmig an. Der heraustropfende Milchsaft wird unten am Fuß des Baumes gesammelt. Bis zu 7 Liter Milchsaft kann ein großer Baum hergeben. Den verkochen die Arbeiter dann direkt im Wald, in großen Kesseln, auf offenem Feuer. Der Brei dickt ein, er wird ständig mit langen Stecken umgerührt und wirft dabei Blasen, riesige Kaugummiblasen. Schließlich ist die bräunliche Masse so fest, dass man Blöcke formen kann. Jeder Block bekommt die Initialen des Arbeiters eingeritzt, damit später klar ist, wer wie viel geliefert hat und bezahlt bekommt. In der Hafenstadt Chetumal steht die Fabrik. Dort entsteht Bio-Kaugummi in 5 Geschmacksrichtungen und verschiedenen Packungsgrößen. Zutaten sind der Milchsaft des Breiapfelbaumes, Bienenwachs, Agavensirup und natürliche Geschmacksstoffe. Schonender als gezuckerter Kaugummi ist er zwar nicht unbedingt, denn auch Agavensirup greift die Zähne an. Aber man kaut immerhin auf einem Naturprodukt herum, anstatt auf Erdölderivaten. Der Urwald-Kaugummi ist hellbraun, etwas härter als der chemisch hergestellte, und er ist biologisch abbaubar. Außerdem klebt er weder an der Schuhsohle noch am Asphalt fest. Er zerfällt einfach. Das Consorcio Chiclero, wie sich die Kooperative nennt, funktioniert vor allem dank der Chicleros, der Kaugummiarbeiter. Sie sind eine angesehene Gruppe in Quintana Roo. Der Chicle-Zapfer ist der Hüter des Waldes schlechthin. Wenn wir bis heute so viel Wald haben, dann ist das den Chicleros zu verdanken. Sie kennen den Wald, sie haben hier immer gelebt, über Generationen. Man darf sie nicht mit Bauern verwechseln, sie sind stolz. Es sind keine armen Leute, denen wir aus Mitgefühl ihre Produkte abkaufen müssen, weil wir ihnen helfen wollen. Es sind selbstbewusste Männer, die die Herausforderung angenommen haben, ein Produkt mit eigener Identität herzustellen und es auf den internationalen Markt zu bringen. Dabei haben sie sich professionelle Partner gesucht. Wir haben heute 300 junge Chicleros, die es ihren Vätern nachgemacht haben und in den Beruf eingestiegen sind. Die Kooperative will nun auch andere alte Nutzpflanzen nachhaltig beernten und deren Produkte exportieren. Direkt im Wald oder auf brachliegendem Agrarland, das die Genossenschaftler wieder aufforsten. Wegen der dünnen Humusschicht müssen die Bauern der Region ihre Felder nach wenigen Jahren aufgeben und neue anlegen. Was zurückbleibt, nutzt die Kooperative. Unterstützung bekommt sie dabei von der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sie betreut Projekte von Einheimischen in mehr als 10 Millionen Hektar Wald. In Mexiko, Belize und Guatemala. Der Niederländer Jaap Schoal leitet seit 2011 ein Programm zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der Selva Maya. Wenn man versucht, nur mit Polizisten, zum Beispiel mit Parkwächtern, ein Riesengebiet, groß als die Niederlande, mit wenig Mitteln zu schützen, dann braucht man entweder sehr viele Leute, sehr viel Geld, und das gibt es natürlich nie. Also, wenn man das über die Leute selbst macht, die Leute, die abhängig sind, um die Holz oder andere Produkte aus dem Wald holen, auf eine nachhaltige Art und Weise, dann haben die Leute, weil die leben von diesen Produkten, selbst mehr Interesse, um das Wald zu schützen. Die fühlen sich, das Wald gehört ihr. Deswegen ist es so wichtig, um mit dieser lokalen Gruppe, oft indigene Gruppe, zusammenzuarbeiten. Jaap Schorl liebt seinen Job. Er ist von der Selva Maya begeistert. Wenn man da rumläuft, dann hört man viele Insekten, andere Tiere, viel Vögel. Man hört eher Affen, das ist sehr regelmäßig. Insbesondere morgens früh, diese Brüllaffen machen ein sehr lautes, prägnantes Lärm. Und dann nachmittags, wenn es wieder abkühlt, dann fängt es wieder an mit Lärm im Wald. Also Sie sollen sich vorstellen, dass es da wie eine heiße Dusche ist, wenn man da rumläuft. Und es ist schwierig, um dort zu arbeiten, auch für die Chicleros zum Beispiel. Mittlerweile leben 4.500 Familien von der nachhaltigen Nutzung des Regenwaldes. Sie haben einen Lebensunterhalt gefunden, ohne ihre Lebensgrundlage zu zerstören. Es gibt zwei große Probleme. Eigentlich eins ist die industrielle Agrar, die sich immer ausbreitet, also für Palmöl, für Soja. Die breitet sich aus für unsere europäische Agrarwirtschaft. Und dann gibt es die Kleinbauern. Die industrielle Agrarausbreitung, die drückt zum Teil die kleinen Bauern weg und die gehen dann im Wald und brennen ab und fangen an, ihre eigenen Felder mit Mais oder Bohnen. Sie sollten überlegen oder wissen, dass 30.000 Hektar pro Jahr in der Selva Maya entwaldet werden, also verschwinden. Das sind ungefähr 100 Fußballfelder pro Tag. Manuel Aldrete von der Chicxa-Kooperative spricht noch deutlichere Worte. Für Regierende ist das immer wieder eine Versuchung, große Investoren in die Region zu bekommen für industrielle Landwirtschaft. Das ist die Gefahr. Auch die großen Anbauflächen mit genmodifizierter Landwirtschaft sind eine Bedrohung. Der Konzern Monsanto dreht fast durch, weil er in Mexiko unbedingt große Felder anlegen will. Das ist eine große Bedrohung für den Wald. Bis jetzt konnten wir auf der Halbinsel von Yucatan mehrere Vorhaben von Monsanto für den Anbau von genmodifiziertem Soja und Mais stoppen. Hier auf der Halbinsel gibt es so etwas nicht. Mit Bio-Kaugummi kämpfen Einheimische also gegen die Rodung der Selva Maya. Bald sollen andere zertifiziert nachhaltig hergestellte Produkte aus dem Regenwald dazukommen. Honig von der artenreichen, stachellosen Biene, die schon die Maya kultivierten. Holz, aus dem man Böden schreinern oder Musikinstrumente herstellen kann. Das Würzmittel Piment, auch Nelkenpfeffer genannt. Oder Brotnüsse. Die Samen haben die Maya vermahlen und für Kaffee, Tee und Mehl benutzt. Die Brotnusssamen sind sehr reich an Eiweiß, Vitaminen und Mineralien. Oder Pflanzen aus dem Unterholz, die mit wenig Licht auskommen und in Europa als Zimmerpflanzen beliebt sind. Die Früchte des Breiapfelbaumes kann man übrigens auch in München kosten. Ehrentraut Bayer vom Botanischen Garten tut das immer wieder mit ihren Studenten. Ich habe mir immer überlegt, warum der Breiapfel heißt. Und wenn man Grießbrei isst, dann hat man immer so das Gefühl, dass so kleine Körnchen drin sind. Und dieses Gefühl hat man bei dieser Frucht auch. Und der Geschmack ist ja süß. Also es ist nicht wahnsinnig aromatisch, aber so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen in Richtung zimtähnlich. Zimtähnlich. Hört sich gut an. Auf zum Viktualienmarkt. Dort ist das Standl von Alexander Willer. Exoten Müller steht auf der Markise. Er handelt mit Obst aus den Tropen, vom Mittelmeer und anderen Sehnsuchtsorten. Königsmaracuja, Kumquat, Rambutan, Pitahaya, Carambola, nur Breiapfel, Sapodilla ist nicht zu sehen. Es ist gerade keine Saison. Breiwitz hier, den Stand seit gut 20 Jahren und seitdem verkaufe ich die Sapodilla. Aber witzigerweise, aufgrund dessen, dass es vom Geschmack her so ein bisschen in Richtung Bratapfel mit Zimt und Honig geht, ist es eigentlich mehr oder weniger Frucht, wo gerade speziell, sage ich mal, im Winter gesucht wird und auch von den Leuten auch gern verzehrt wird. Viele Stammkunden kommen halt dann hauptsächlich im Winter, weil sie natürlich dann irgendwann mal die Nase voll haben, weil sie sagen, Apfelbirne kann ich nicht mehr sehen und Orangen, Clementinen, Anima und dann gehen sie ganz gerne einfach mal über auf die Exoten. Im Botanischen Garten kann man den Exoten das ganze Jahr über besuchen, wenn er auch noch nie geblüht oder Früchte getragen hat. Ihm fehlt wohl das sonnige Klima seiner Heimat. Ah, ey, ja, ey, ja, ey, ja. Im tropischen Gewächshaus steht der kleine, unscheinbare Baum, übrigens in prominenter Nachbarschaft, zwischen Ingwer, Kurkuma und Kakao. Noch kann er mit diesen Küchenstars nicht mithalten. Aber seine vielfachen Qualitäten werden gerade erforscht. Manilkara Sapota ist viel mehr als Früchte zum Auslöffeln und Gummi zum Kauen. Extrakte aus den Blättern sollen zum Beispiel bei Diabetes und hohen Cholesterinwerten helfen und als Antioxidationsmittel gegen UV-Strahlen und Schadstoffe wirken. Und die Kerne sollen antibakterielle Wirkung haben. Ein Wunderbaum? Auf jeden Fall ein wunderbarer Baum. Vielleicht sollte man einfach mal hinfahren in die Selva Maya, eines der wichtigsten Ökosysteme der Erde, und den Kaugummibaum in seiner ganzen Pracht erleben. Dabei kann man auch Maya-Tempel erkunden, Chicleros treffen und Brüllaffen hören. Sie hörten Der Kaugummi, zäher Begleiter der Menschheit, von Brigitte Kramer. Es sprachen Diana Gaul und Carsten Fabian. Technik Susanne Harasim, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.